Hans Castorp und Joachim Ziemsen saßen in weißen Hosen und blauen Jacken nach dem Dinner im Garten. Es war noch einer dieser gepriesenen Oktobertage, ein Tag heiß und leicht, festlich und herb zugleich, mit südlich dunkler Himmelsbläue über dem Tal, dessen von Wegen durchzogene und besiedelte Triften im Grunde noch heiter grünten und von dessen raubbewaldeten Lehnen Kuhgeläut kam, dieser blechern friedliche, einfältig musikalische Laut, der klar und ungestört durch die stillen, dünnen, leeren Lüfte schwebte, die Feierstimmung vertiefend, die über hohen Gegenden waltet. Wie sie saßen, siehe, so kam Hofrat Behrens durch den Garten. Er begrüßte sie in der gewohnten Weise, aufgeräumt und redensartlich, mit sieh da, Timotheus, und Segenswünschen für ihren Stoffwechsel, indem er sie nötigte, sitzen zu bleiben, da sie sich zu seinen Ehren erheben wollten. Geschenkt, geschenkt, keine Umstände weiter mit mir, schlichte Manne, kommt mir gar nicht zu, sintemalen Sie, Patienten sind einer wie der andere, Sie haben sowas nicht nötig, nichts zu sagen gegen die Situation, wie sie ist. Und er blieb vor ihnen stehen, die Zigarre zwischen Zeige und Mittelfinger seiner riesigen Rechten. Wie schmeckt der Krautwickel, Castorp? Lassen Sie mal sehen, ich bin Kenner und Liebhaber. Die Asche ist gut. Was ist denn das für eine bräunliche Schöne? Maria Mancini, Poudre de Banquet aus Bremen, Herr Hofrat. Darf ich Ihnen eine anbieten? Danke, wir können ja mal tauschen. Und sie zogen ihre Etuis. Die hat Rasse, sagte der Hofrat, indem er seine Marke hinreichte. Temperament, wissen Sie, Saft und Kraft, St. Felix Brasil. Ich habe es immer mit diesem Charakter gehalten. Sie drehten die gewechselten Geschenke zwischen den Fingern, prüften mit sachlicher Kennerschaft diese schlanken Körper, die mit den schräg gleichlaufenden Rippen ihrer erhöhten, hier und da etwas gelüfteten Wickelränder, ihrem aufliegenden Geäder, das zu pulsen schien, den kleinen Unebenheiten ihrer Haut, dem Spiel des Lichtes auf ihren Flächen und Kanten, etwas organisch Lebendiges hatten. Hans Castorp sprach es aus. So eine Zigarre hat Leben. Sie atmet regelrecht. Zu Hause ließ ich es mir einmal einfallen, Maria in einer luftdichten Blechkiste aufzubewahren, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Wollen Sie glauben, dass sie starb? Sie kam um und war tot binnen Wochenfrist. Lauter ledrige Leichen. Und sie tauschten ihre Erfahrungen aus über die beste Art, Zigarren aufzubewahren. Namentlich Importen. Hans Castorp, sitzend in seiner Eigenschaft als Patient, blickte mit einer Miene, die von Gedankentätigkeit zeugte, zu Behrens auf, dessen blaue, quellende Augen sich beim Erzählen mit Tränen gefüllt hatten. »Sie malen doch manchmal, Herr Hofrat«, sagte er plötzlich. Der Hofrat tat, als pralle er zurück. »Nanu, Jüngling, wie kommen Sie mir vor?« »Verzeihung, ich habe es gelegentlich erwähnen hören, es fiel mir eben ein.« »Na, dann will ich mich mal nicht aufs Leugnen verlegen. Wir sind allzumal schwächliche Menschen. Ja, sowas ist vorgekommen. Anch'io sono pittore«, wie jener Spanier zu sagen pflegte. »Landschaften?« fragte Hans Castorp kurz und gönnerhaft. Die Umstände verleiteten ihn zu diesem Tone. »So viel Sie wollen«, antwortete der Hofrat mit verlegener Prahlerei. »Landschaften, Stillleben, Tiere. Was ein Kerl ist, schreckt überhaupt vor gar nichts zurück. Aber keine Porträts.« »Auch ein Porträt ist wohl mal mit untergelaufen. Wollen Sie mir Ihres in Auftrag geben?« »Nein, aber es wäre sehr freundlich, wenn Herr Hofrat uns Ihre Bilder bei Gelegenheit mal zeigen würden.« Auch Joachim, nachdem er den Vetter erstaunt betrachtet, beeilte sich zu versichern, dass das sehr freundlich sein würde. Behrens war entzückt, geschmeichelt bis zur Begeisterung. Er wurde sogar rot vor Vergnügen, und seine Augen schienen ihre Tränen diesmal vergießen zu wollen. »Aber gern«, rief er, »aber mit dem allergrößten Pläsier. Aber gleich auf der Stelle, wenn es Ihnen Spaß macht. Kommen Sie her, kommen Sie mit. Ich brauche unseren türkischen Kaffee auf meiner Bude.« Und er nahm die jungen Leute am Arm, zog sie von der Bank und führte sie eingehängt zwischen ihnen den Kiesweg entlang gegen seine Wohnung, die, wie sie wussten, in dem nahen nordwestlichen Flügel des Berghofgebäudes gelegen war. »Ich habe mich ja selbst«, erklärte Hans Castorp, »früher hier und da in dieser Richtung versucht. Was Sie sagen, ganz solide in Öl? Na nein, über das eine oder andere Aquarell habe ich's nicht hinausgebracht. Mal ein Schiff, ein Seestück, Kindereien. Aber ich sehe Bilder sehr gern, und darum war ich so frei. Namentlich Joachim fand sich einigermaßen beruhigt und aufgeklärt über seines Vetters befremdende Neugier durch diese Erläuterung. Und mehr für ihn als für den Hofrat hatte Hans Castorp sich denn auch auf seine eigenen künstlerischen Versuche berufen. Sie langten an, ein Vorraum als Garderobe ausgestattet nahm sie auf, wo Behrens seinen steifen Hut an den Nagel hing. Ein paar banal bürgerlich möblierte Räume, nach vorn gegen das Tal blickend, gingen ineinander, ohne Verbindungstüren, nur durch Portieren getrennt. Überall hingen Bilder, die Bilder des Hofrats. Höflich und zur Bewunderung bereit gingen die Augen der Eintretenden sogleich darüber hin. Des Hofrats entschwebte Gattin war mehrmals zu sehen, in Öl und auch als Fotografie auf dem Schreibtisch. Es war eine dünn und fließend gekleidete, etwas rätselhafte Blondine, welche die Hände an der linken Schulter gefaltet, und zwar nicht fest gefaltet, sondern nur so, dass die oberen Fingerglieder schwach ineinander lagen, ihre Augen entweder gen Himmel gerichtet oder tief niedergeschlagen und unter den langen, schräg von den Lidern abstehenden Wimpern versteckt hielt. Nur geradeaus und dem Beschauer entgegen blickte die Selige niemals. Sonst gab es hauptsächlich gebirgige Landschaftsmotive, Berge im Schnee und im Tannengrün, Berge von Höhenqualm umwogt und Berge, deren trockene und scharfe Umrisse unter dem Einflusse Segantinis in einen tiefblauen Himmel schnitten. Ferner waren da Sennhütten, wammige Kühe auf besonnter Weide stehend und lagernd, ein gerupftes Huhn, das seinen verdrehten Hals zwischen Gemüsen von einer Tischplatte hängen ließ, Blumenstücke, Gebirglertypen und anderes mehr. Gemalt dies alles mit einem gewissen flotten Dilettantismus in keck aufgeklecksten Farben. Das Porträt Klawdia Schuschas hing im Wohnzimmer an der Fensterwand. Hans Castorp hatte es schon beim Eintreten mit raschem Blicke erspäht, obgleich es nur eine entfernte Ähnlichkeit aufwies. Absichtlich mied er die Stelle, hielt seine Begleiter im Esszimmer fest, steuerte dann aus eigener Machtvollkommenheit zuerst ins türkische Kabinett hinüber, das er, Lob auf den Lippen, ebenfalls gründlich durchmusterte und besichtigte dann die Eingangswand des Wohnzimmers, auch Joachim manchmal zur Beifallsäußerung auffordernd. Endlich wandte er sich um und fragte mit Maßen stutzend, »Da ist doch ein bekanntes Gesicht.« »Erkennen Sie sie?« wollte Behrens hören. »Doch, da ist wohl eine Täuschung nicht möglich. Das ist die Dame vom guten Russentisch mit dem französischen Namen.« »Stimmt, die Schoscha. Freut mich, dass Sie sie ähnlich finden.« »Sprechend!« log Hans Castorp. Es war ein Bruststück in Halbprofil, etwas unter Lebensgröße, dekolletiert, mit einer Schleierdraperie um Schultern und Busen, in einen breiten, schwarzen, nach innen abfallenden und am Rande der Leinwand mit einer Goldleiste verzierten Rahmen gefasst. Frau Schoscha erschien da 10 Jahre älter, als sie war, wie das bei dilettanten Porträts, die charakteristisch sein wollen, zu gehen pflegt. Im ganzen Gesicht war zu viel Rot, die Nase war arg verzeichnet, die Haarfarbe nicht getroffen, zu strohig, der Mund verzerrt, der besondere Reiz der Physiognomie nicht gesehen oder nicht herausgebracht, durch Vergröberung seiner Ursachen verfehlt, das Ganze ein ziemlich pfuscherhaftes Produkt, als Bildnis seinem Gegenstande nur weitläufig verwandt. Aber Hans Castorp nahm es mit der Ähnlichkeit nicht weiter genau. Die Beziehungen dieser Leinwand zu Frau Schoschas Person waren ihm eng genug. Das Bild sollte Frau Schoscha darstellen. Sie selbst hatte in diesen Räumen dazu Modell gesessen. Das genügte ihm. Bewegt, wiederholte er, wie sie leibt und lebt. »Sagen Sie das nicht«, wehrte der Hofrat ab. »Es war ein klotziges Stück Arbeit. Ich bilde mir nicht ein, so recht damit fertig geworden zu sein, obwohl wir wohl 20 Sitzungen gehabt haben. Kennen Sie sie denn?« Ja, nein, oberflächlich, wie man hier die Leute so kennt. Na, ich kenne sie ja mehr inwendig, subkutan, verstehen Sie? Über arteriellen Blutdruck, Gewebsspannung und Lymphbewegung, da weiß ich bei ihr so ziemlich Bescheid, aus bestimmten Gründen. Das Oberflächliche bietet größere Schwierigkeiten. Sehen Sie sich die Haut an, die Körperhaut hier. Ist das anschaulich oder ist es nicht so besonders anschaulich, Ihrer Meinung nach? Enorm, sagte Hans Castorp. Enorm anschaulich ist sie gemalt, die Haut. Ich glaube, ähnlich gut gemalte ist mir nie vorgekommen. Man meint, die Poren zu sehen. Und er fuhr leicht mit dem Handrande über das Dekolleté des Bildes, das sehr weiß gegen die übertriebene Rötung des Gesichtes abstach, wie ein Körperteil, der gewöhnlich dem Lichte nicht ausgesetzt ist, und so, absichtlich oder nicht, die Vorstellung des Entblößtseins aufdringlich hervorrief. Ein jedenfalls ziemlich plumper Effekt. Trotzdem war Hans Castorps Lob berechtigt. Die matt schimmernde Weiße dieser zarten, aber nicht mageren Büste, die sich in der bläulichen Schleierdraperie verlor, hatte viel Natur. Sichtlich war sie mit Gefühl gemalt, aber unbeschadet einer gewissen Süßigkeit, die davon ausging, hatte der Künstler ihr eine Art von wissenschaftlicher Realität und lebendiger Genauigkeit zu verleihen gewusst. Wir geben mit all dem die Eindrücke Hans Castorps wieder. Aber wenn er besonders bereit war, solche Eindrücke zu empfangen, so ist doch sachlich festzustellen, dass Frau Chauchats Dekolleté das bei weitem bemerkenswerteste Stück Malerei in diesem Zimmer war. Hofrat Behrens schaukelte sich, die Hände in den Hosentaschen, auf Absätzen und Fußballen, während er seine Arbeit zugleich mit den Besuchern betrachtete. »Freut mich, Herr Kollege«, sagt er, »freut mich, dass es Ihnen einleuchtet. Es ist eben gut und kann gar nicht schaden, wenn man auch unter der Epidermis ein bisschen Bescheid weiß und mitmalen kann, was nicht zu sehen ist. Mit anderen Worten, wenn man zur Natur noch in einem anderen Verhältnis steht als bloß dem Lyrischen, wollen wir mal sagen. Wenn man zum Beispiel im Nebenamt Arzt ist, Physiolog, Anatom und von den Dessous auch noch so seine stillen Kenntnisse hat. Das kann von Vorteil sein. Sagen Sie, was Sie wollen, es gibt entschieden ein Prä. Die Körperzelle da hat Wissenschaft. Die können Sie mit dem Mikroskop auf ihre organische Richtigkeit untersuchen. Was mitgewusst und mitgedacht ist, das spricht auch mit. Es fließt Ihnen in die Hand und tut seine Wirkung. Ist nicht da und irgendwie doch da. Und das gibt Anschaulichkeit. Hans Castorp war Feuer und Flamme für dieses Gespräch. Seine Stirn war gerötet, seine Augen eiferten. Während er schon die Hände an das Porträt legte, um es abzuhängen, fing er hastig an. »Jawohl, jawohl, sehr gut. Das ist wichtig. Ich möchte sagen, das heißt, Herr Hofrat sagten, noch in einem anderen Verhältnis. Es wäre gut, wenn außer dem Lyrischen, so glaubte ich, sagten Sie, dem künstlerischen Verhältnis noch ein anderes vorhanden wäre. Wenn man die Dinge, kurz gesagt, noch unter einem anderen Gesichtswinkel auffasste, zum Beispiel dem medizinischen. Das ist kolossal zutreffend. Entschuldigen, Herr Hofrat, ich meine, es ist darum so hervorragend richtig, weil es sich da eigentlich gar nicht um grundverschiedene Verhältnisse und Gesichtswinkel handelt, sondern genau genommen immer um ein und denselben, bloß um Spielarten davon. Ich meine, Schattierungen, ich meine also Variationen von ein und demselben allgemeinen Interesse, von dem auch die künstlerische Beschäftigung bloß ein Teil und ein Ausdruck ist, wenn ich so sagen darf. Ja, entschuldigen Sie, ich hänge das Bild ab. Es hat ja hier absolut kein Licht. Sie werden sehen, ich trage es mal eben zum Sofa hinüber. Ob es denn da doch nicht noch ganz anders? Ich wollte sagen, womit beschäftigt sich die medizinische Wissenschaft? Ich verstehe ja natürlich nichts davon, aber sie beschäftigt sich doch mit dem Menschen. Und die Juristerei, die Gesetzgebung und Rechtsprechung auch mit dem Menschen. Und die Sprachforschung, mit der ja meistenteils die Ausübung des pädagogischen Berufs verbunden ist. Und die Theologie, die Seelsorge, das geistliche Hirtenamt, alle mit dem Menschen. Es sind alles bloß Abschattierungen von ein und demselben wichtigen und hauptsächlichen Interesse, nämlich dem Interesse am Menschen. Sie wundern sich vielleicht, dass ich so davon rede. Ich bin ja bloß Realist, Techniker. Aber ich habe noch neulich im Liegen darüber nachgedacht. Es ist doch ausgezeichnet. Eine ausgezeichnete Einrichtung in der Welt, dass man jeder Art von humanistischem Beruf das Formale, die Idee der Form, der schönen Form, wissen Sie, zugrunde legt. Das bringt so etwas Nobles und Überflüssiges in die Sache. Und außerdem so etwas von Gefühl und Höflichkeit. Das Interesse wird dadurch beinahe schon zu etwas wie einem galanten Anliegen. Ich habe ja bloß Schiffe und Wasser gemalt, wenn ich mich in meiner Jugend mal in dieser Richtung versuchte. Aber das Anziehendste in der Malerei ist und bleibt in meinen Augen doch das Porträt. Weil es unmittelbar den Menschen zum Gegenstand hat. Darum fragte ich gleich, ob Herr Hofrat sich auch auf diesem Gebiet betätigten. Würde es hier nun nicht doch ganz erheblich günstiger hängen? Beide, Behrens sowohl wie Joachim, sahen ihn an, ob er sich dessen nicht schäme, was er da aus dem Stegreif zusammengeredet. Aber Hans Castorp war viel zu sehr bei der Sache, um verlegen zu werden. Er hielt das Bild an die Sofawand und verlangte Antwort, ob es da nicht bedeutend besser belichtet sei. Gleichzeitig brachte das Dienstmädchen auf einem Brett heißes Wasser, einen Spirituskocher und Kaffeetässchen. Der Hofrat wies sie ins Kabinett und sagte, »Dann müssten Sie sich aber eigentlich nicht so sehr für Malerei interessieren, als in erster Linie für Skulptur. Doch, da hat es natürlich mehr Licht, wenn Sie meinen, dass es so viel davon verträgt. Für Plastik, meine ich, weil die es doch am reinsten und ausschließlichsten mit dem Menschen im Allgemeinen zu tun hat.« Dass uns aber das Wasser nicht wegkocht. Sehr wahr. Die Plastik, sagte Hans Castorp, während sie hinübergingen, und vergaß das Bild wieder aufzuhängen oder abzustellen. Er nahm es mit, trug es bei Fuß ins anstoßende Zimmer. Sicher so eine griechische Venus oder so ein Athlet, da zeigt sich das Humanistische zweifellos am deutlichsten. Es ist wohl im Grunde das Wahre, die eigentlich humanistische Art von Kunst, wenn man es sich überlegt. »Na, was die kleine Schoscha betrifft«, bemerkte der Hofrat, »so ist das wohl jedenfalls mehr ein Gegenstand für die Malerei. Ich glaube, Phidias oder der andere mit der mosaischen Namensendung, die hätten die Nase gerümpft über ihre Art von Physiognomie. Was machen Sie denn? Was schleppen Sie sich denn mit dem Schinken?« »Danke, ich stelle es erstmal hier an mein Stuhlbein. Da steht es ja für den Augenblick ganz gut. Die griechischen Plastiker kümmerten sich aber nicht viel um den Kopf. Es kam ihnen auf den Körper an. Das war vielleicht gerade das Humanistische. Und die weibliche Plastik? Das ist also Fett? Das ist Fett«, sagte endgültig der Hofrat, der einen Wandschrank aufgeschlossen und ihm das Zubehör zur Kaffeebereitung entnommen hatte. Eine röhrenförmige türkische Mühle, den langgestielten Kochbecher, das Doppelgefäß für Zucker und gemahlenen Kaffee, alles aus Messing. »Palmitin, Stearin, Olein«, sagte er und schüttete Kaffeebohnen aus einer Blechbüchse in die Mühle, deren Kurbel er zu drehen begann. »Die Herren sehen, ich mache alles selbst von Anfang an, es schmeckt noch mal so gut.« »Was dachten Sie denn, dass es Ambrosia wäre?« »Nein, ich wusste es schon selber. Es ist nur merkwürdig, es so zu hören«, sagte Hans Castorp. »Ihre übrigens auch«, sagte Behrens. »Ihre Plastik, soweit davon die Rede sein kann, ist natürlich auch Fett. Wenn auch nicht in dem gerade wie bei den Weibern. Bei unser einem macht das Fett gewöhnlich bloß den 20. Teil vom Körpergewicht aus, bei den Weibern den 16. Ohne das Unterhautzellgewebe, da wären wir alle bloß morcheln.« »Erzählen Sie uns doch noch etwas von der Haut«, bat Hans Castorp, »wenn Sie so freundlich sein wollen, Herr Hofrat.« Er hatte Frau Schoschas Porträt wieder an sich genommen, hatte es auf sein Knie gestellt und betrachtete es in den Stuhl zurückgelehnt, die Zigarette zwischen den Lippen. »Nicht gerade von der Fetthaut, das wissen wir ja nun, was es damit auf sich hat, aber von der menschlichen Haut im Allgemeinen, die Sie so gut zu malen verstehen.« »Von der Haut?« »Interessieren Sie sich für Physiologie?« »Sehr. Ja, dafür habe ich mich schon immer im höchsten Grade interessiert. Der menschliche Körper, für den habe ich immer hervorragend viel Sinn gehabt. Warum sind Sie denn Ingenieur geworden?« »Aus Zufall. Das waren wohl mehr oder weniger die äußeren Umstände, die darin den Ausschlag gaben.« »Na, von der Haut? Was soll ich Ihnen denn von Ihrem Sinnesblatt erzählen? Das ist Ihr Außenhirn, verstehen Sie? Ontogenetisch ganz desselben Ursprungs wie der Apparat für die sogenannten höheren Sinnesorgane da oben in Ihrem Schädel. Das zentrale Nervensystem, müssen Sie wissen, ist bloß eine leichte Umbildung der äußeren Hautschicht. Wissen Sie, wie Sie rot und blass werden? Ungenau. Ja, ganz genau wissen wir es offen gestanden auch nicht. Wenigstens was das Schamrotwerden betrifft, die Sache ist nicht ganz aufgehellt. Wir nehmen an, dass Verbindungen zwischen der Großhirnrinde und dem Gefäßzentrum im Kopfmark bestehen. Und bei gewissen Reizen, also zum Beispiel Sie schämen sich mächtig, da spielt diese Verbindung und die Gefäßnerven nach dem Gesichte spielen und dann dehnen und füllen die dortigen Blutgefäße sich, dass sie einen Kopf kriegen wie ein Puter. Ganz hochgeschwollen von Blut sind sie da und können nicht aus den Augen sehen. Dagegen in anderen Fällen, Gott weiß, was ihnen bevorsteht, was ganz gefährlich Schönes möglicherweise, da ziehen die Blutgefäße der Haut sich zusammen und die Haut wird blass und kalt und fällt ein. Und dann sehen sie aus wie eine Leiche vor lauter Emotion, mit bleifarbenen Augenhöhlen und einer weißen spitzen Nase. Aber das Herz lässt der Sympathikus ordentlich trommeln. So kommt das also, sagte Hans Castorp. So ungefähr. Wissen Sie, wie Sie eine Gänsehaut kriegen? Auch nicht so recht. Das ist nämlich eine Veranstaltung der Hauttalkdrüsen. Diese Hautsalbendrüsen haben kleine organische Muskeln, die die Drüsen aufrichten können. Und wenn Sie das tun, dann wird Ihnen wie dem Jungen, dem die Prinzessin den Eimer mit den Gründlingen über den Leib goss. Wie ein Reibeisen wird Ihre Haut. Und wenn der Reiz stark ist, so richten auch die Haarbälge sich auf. Die Haare sträuben sich Ihnen auf dem Kopf und die Härchen am Leibe, wie einem Stachelschwein, das sich wehrt. Und Sie können sagen, Sie haben das Gruseln gelernt. Oh, ich, sagte Hans Castorp, ich habe das schon manchmal gelernt. Mir gruselt es sogar ziemlich leicht, bei den verschiedensten Gelegenheiten. Ja, sagte Behrens, Reiz ist Reiz. Der Inhalt des Reizes kümmert den Körper den Teufel was. Ob Gründlinge oder Abendmahl, Getalkdrüsen richten sich eben auf. Herr Hofrat, sagte Hans Castorp und betrachtete das Bild auf seinen Knien, worauf ich auch noch zurückkommen wollte. Es ist so, ich hätte gut Arzt werden können. Das interessiert mich sehr. Was ist der Körper? Rief er auf einmal stürmisch ausbrechend. Was ist das Fleisch? Was ist der Leib des Menschen? Woraus besteht er? Sagen Sie uns das heute Nachmittag, Herr Hofrat. Sagen Sie es uns ein für allemal und genau damit wir es wissen. Aus Wasser, antwortete Behrens. Für organische Chemie interessieren Sie sich also auch. Das ist allergrößtenteils Wasser, woraus der humanistische Menschenleib besteht. Nichts Besseres und nichts Schlechteres. Es ist keine Ursache, heftig zu werden. Aber das Hühnereiweiß, was ist das? Allerlei Elementares, Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel, manchmal auch Phosphor. Sie entwickeln ja eine ausschweifende Wissbegier. Was soll ich Ihnen denn noch erzählen? Da haben wir im Muskelplasma ein Eiweiß, das Myosinogen, das im Tode zum Muskelfibrin gerinnt und die Totenstarre erzeugt. Ja so, die Totenstarre, sagte Hans Castorp munter. Sehr gut, sehr gut. Und dann kommt die Generalanalyse, die Anatomie des Grabes. Noch selbstredend. Das haben Sie übrigens schön gesagt. Dann wird die Sache weitläufig. Man fließt auseinander, sozusagen. Bedenken Sie, all das Wasser und die anderen Ingredienzien sind ohne Leben ja wenig haltbar. Sie werden durch die Fäulnis in simplere Verbindungen zerlegt, in anorganische. Fäulnis, Verwesung, sagte Hans Castorp, das ist doch Verbrennung, Verbindung mit Sauerstoff, soviel ich weiß. Auffallend richtig, Oxidation. Und Leben? Auch. Auch, Jüngling, auch Oxidation. Leben ist hauptsächlich auch bloß Sauerstoffbrand des Zelleneiweiß. Da kommt die schöne tierische Wärme her, von der man manchmal zu viel hat. Tja, Leben ist Sterben, da gibt es nicht viel zu beschönigen. Es riecht auch danach, das Leben. Wenn es uns anders vorkommt, so ist unser Urteil bestochen. Und wenn man sich für das Leben interessiert, sagte Hans Castorp, so interessiert man sich namentlich für den Tod. Tut man das nicht? Na, so eine Art von Unterschied bleibt ja da immerhin. Leben ist, dass im Wechsel der Materie die Form erhalten bleibt. Wozu die Form erhalten, sagte Hans Castorp. Wozu? Hören Sie mal, das ist aber kein bisschen humanistisch, was Sie da sagen. Form ist etepetete. Sie haben entschieden was Unternehmendes heute, förmlich was Durchgängerisches. Aber ich falle nun ab, sagte der Hofrat, ich werde nun melancholisch, sagte er und legte seine riesige Hand über die Augen. Sehen Sie, das kommt so über mich. Da habe ich nun Kaffee mit Ihnen getrunken und es hat mir geschmeckt. Und auf einmal kommt es über mich, dass ich melancholisch werde. Die Herren müssen mich nun schon entschuldigen. Es war mir was Besonderes und hat mir allen möglichen Spaß gemacht. Die Vettern waren aufgesprungen. Sie machten sich Vorwürfe, sagten sie, den Herrn Hofrat so lange. Er gab beruhigende Gegenversicherungen. Hans Castorp beeilte sich, Frau Schoschas Porträt ins Nebenzimmer zu tragen und wieder an seinen Platz zu hängen. Während sie über Korridore und Treppen gingen, sagte Hans Castorp, »Gib zu, dass das eine gute Idee von mir war.« »Jedenfalls war es eine Abwechslung«, erwiderte Joachim. »Und ausgesprochen habt ihr euch ja über mancherlei Dinge bei dieser Gelegenheit, das muss man sagen. Mir ging es sogar ein bisschen zu sehr drüber und drunter. Es ist nun hohe Zeit, dass wir vor dem Tee doch wenigstens noch auf 20 Minuten in den Liegedienst kommen. Du findest es vielleicht etepetete von mir, dass ich so darauf halte, durchgängerisch, wie du neuerdings bist. Aber du hast es ja schließlich auch nicht so nötig wie ich.«